Feuchtraumbeseitigung, Muschi, guten Tag. Panzer, ich begrüße Sie. Ja. Wie war Ihr Name? Hier ist die Firma Feuchtraumbeseitigung, Muschi. Ja, es geht sich um Folgendes. Und zwar... Hallo? Haben Sie ein Problem? Arschloch. Feuchtraumbeseitigung, Muschi. Ja, hier ist Panzer. Wir sind gerade unterbrochen worden. Ja, dann sagen Sie einfach mal, was Sie wollen. Und zwar haben wir eine feuchte Stelle im Haus. Ja. Da zieht da einen raus. Ja? Ja, ist dort Feuchtraum Muschi? Muschi? Ja. Ja, sagen Sie mal, haben Sie Langeweile oder was ist los? Nein, ich... Was wollen Sie? Ich habe eine feuchte Stelle im Katzenklo, Herr Muschi. Was? Wo haben Sie eine feuchte Stelle? Im Katzenklo, wir haben nämlich auch eine Muschi. Ich glaube, Sie haben hier eine weiche Stelle und zwar in Ihrer dämlichen Birne. Bitte? Sie haben mich schon richtig verstanden. Ich habe gefragt, ob Sie einen an der Waffel haben. Nein, Herr Muschi, ich... Ach, leck mich doch am Arsch. Haribo in Bonn, guten Tag. Hier ist Panzer, ich begrüße Sie. Guten Tag. Es geht sich um Folgendes. Sie machen doch auch diese Cola-Flächen. Die Cola-Flächen, ja, richtig. Ja, und zwar habe ich mit meiner Frau im Prinzip so was Ähnliches jetzt für Erwachsene gemacht. Und das läuft jetzt gerade auf dem Weihnachtsmarkt ziemlich gut. Was heißt denn das für Erwachsene? Wir haben im Prinzip, ich nenne die Whisky-Cola-Flächen. Ist da Alkohol mit drin? Richtig, genau. Aha. Ja, ich persönlich glaube schon, dass das ein Problem geben wird. Der Name der Firma Haribo, sowohl dieser Slogan, wir sind ja urheberrechtlich geschützt. Ja, wie finden Sie denn persönlich grundsätzlich die Idee Whisky-Cola-Flächen? Finde ich überhaupt nicht schlecht. Finde ich überhaupt nicht schlecht. Ja. Wenn ich ehrlich bin. Ich meine, ich trinke keinen Alkohol, aber... Ach so. Ja, gut, muss ja nicht sein, aber... Die Idee ist nicht schlecht. Der Grundgedanke ist wirklich nicht schlecht. Wenn man jetzt sagt, weißt du was, ich mache mal sowas nur für Erwachsene. Natürlich müssen sie darauf hinweisen, dass Alkohol drin ist, weil Kinder wollen ja sowas alles haben, ne? Ja, da ist halt das Problem. Das wissen sie ja selber, aber... Ich habe, als ich die erste Reihe ausprobiert habe, da hatte ich die oben bei uns im Schälchen liegen. Und da bin ich hinausgekommen, da war mein Sohn und meine Tochter, die hatten beide die Lampen am Glühen. Nee, ne? Ich habe das deshalb entwickelt, ich darf auf der Arbeit, darf ich keinen Alkohol trinken. Weiß ich nicht, wie das bei Ihnen gehandhabt wird. Nee, mit Sicherheit nicht. Und dann habe ich das im Prinzip so entwickelt, da habe ich halt eine Form gemacht von diesen kleinen Cola-Fläschchen, ja. Und habe da eine halbe Flasche Whisky mit reingekippt. So. Und das ist der Renner unter meinen Kollegen. Und das sind jetzt Whisky-Cola-Flächen. Und wenn sie sich davon, sagen wir mal, eine Handvoll reinhauen, dann ist das ungefähr so wie 4 Doppelte. Ja, vielleicht würde ich die Menge ein bisschen reduzieren. Sonst verkaufen sie ja nichts. Ist in einer Tüte die ganze Kneipe blau. Das stimmt wohl. Also die Idee ist ja nicht grundsätzlich nicht schlecht, ne? Ja. Schmecken die denn süß oder wie schmecken die? Die schmecken süßlich. Ja. Und so nach dem dritten kriegt man richtig gute Laune. Man muss halt aufpassen, man kann nicht mehr aufhören. Ne? Jetzt sind wir noch an anderen Sachen dran. Ich meine, da gibt es ja auch Haribo hat ja da die tollsten Sachen. Ne? Diese Colorado-Mischung, ja. Da könnte ich ja eine ganze Bar reinpacken. Ja, können, ja klar, wenn man die Idee hat, wenn man klar. Ich meine, ne? Das ist alles machbar, ne? Warum denn nicht? So, Wodka-Schnuller. Ja. Oder weiß ich, was noch da gibt, ne? Ja, sicher, Wahnsinn, warum denn nicht? Ja, wenn Sie Ihren eigenen Namen verwenden, irgendwie eine Abkürzung. Ich meine, Haribo ist ja auch eine Abkürzung nur. Ja, aber ich heiße ja Panzer. Ich habe mal gefühlt, haben Sie schon mal von dem Panzer vom Radio gehört? Nee. Der Paul Panzer. Was macht der denn? Der ruft die Leute an und verarscht die. Ach so. Der sind Sie aber nicht zufällig, ne? Bitte? Der sind Sie aber nicht zufällig. Nee. Nein. Es war aber, Sie sind aber ein sehr freundlicher Vogel. Das muss ich mal sagen. Sie aber auch. Als hätten Sie meine Whisky-Cola-Flächen probiert. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ja, wie gesagt, wenn das wirklich so sein sollte, die Idee ist grundsätzlich nicht schlecht, ne? Haben Sie vielen Dank. Ich wünsche Ihnen auch viel Erfolg, ne? Panzer, ich begrüße Sie. Herr Panzer. Es geht sich um Folgendes, und zwar suchen Sie Probanden. Ja. Für was suchen Sie die? Das sind Arzneimittelstudien. Und die Probanden suchen wir erstmal für unsere Kartei. Ja. Das heißt, wir bauen eine Probandenkartei auf. Das heißt, wir verschicken einen Erhebungsbogen mit einer Einverständniserklärung, was wir die Daten hier speichern dürfen. Ja. Wenn Sie uns diesen Erhebungsbogen zugeschickt haben und in der Kartei drin sind, dann werden Sie bei jeder Studie... Ich habe Sie jetzt nicht verstanden. Bitte? Dann werden Sie bei jeder Studie, die ansteht, angeschrieben mit einer Information, wo drin steht, was es für ein Medikament ist, was es... Dieses dann. Hallo? Ja. Ja. Ich höre. Ja, dann werden Sie also angeschrieben. Da steht dann alles drin, wann die Studie ist. Was ist denn jetzt? Mietplan? Sprechen Sie es mit mir oder mit dem Hintergrund? Bitte? Sprechen Sie an noch mit dem Hintergrund oder mit mir? Nein, ich höre Ihnen zu. Und darin steht halt von wegen, wie viel Aufwandsentschädigung, wann die Termine sind, wie die Studie abläuft, was ist denn mit so guten Euch? Und so weiter und so fort. Mhm. Jetzt ist das Problem, ich habe schon mal an sowas teilgenommen. Ja. Von einer anderen Organisation. Ja. Aber das... Hallo? Ja. Ja. Was wolltest du... deshalb gab es da Probleme, ne? Jetzt habe ich ein bisschen Bedenken, dass das bei Ihnen halt auch wieder so ist, ne? Frage ist ja sowieso erstmal von... Bitte? Sind Sie kerngesund? Was? Hallo? Ja. Ja, bitte, schön. Ob Sie kerngesund sind oder Medikamente ständig nehmen? Nee, ich bin kerngesund. Und Medikamente nehmen Sie auch nicht ständig? Nein, nicht mehr, ne? Ja, Beatformen 2? Ha! Ja, wie gesagt, wenn Sie in die Kartei aufgenommen werden wollen, müsste ich von Ihnen die Adresse haben. Ja. Und dann können Sie sich anhand dieser Information entscheiden, ob Sie mitmachen wollen an der Studie oder nicht. Ja, ich habe halt jetzt ein bisschen, wie gesagt, ist halt die Frage, gibt es da wieder Folgeschäden? Nee, normalerweise nicht. Wie verbleiben wir denn jetzt? Ja, wenn brauche ich Ihre Adresse, dann würde ich Sie anschreiben. Ja. Haben Sie das? Nee, ich habe nichts verstanden. Paul Panzer ist der Name. Ja. Alles klar, ich schicke Ihnen das zu. Gibt's denn, brauchen Sie den Arztbericht? Nee, ja. Sowas brauchen wir nicht. Wir machen selbst Voruntersuchungen, ob die Leute gesund sind oder nicht. Ja, haben Sie denn schon so ein paar Sachen, wo Sie gleich ausschließen können, dass man das macht? Ja, wie gesagt, wenn Sie älter als 40 sind und nicht kerngesund sind. Woher weiß ich das denn? Ja, das müssen Sie doch wissen, ob Sie gesund sind. Also meistens bin ich kerngesund. Es gibt aber halt so, ich nenne das mal Störungen. Nee, dann hat das keinen Sinn. Wieso? Weil solche, wenn so Störungen auftreten, wenn Sie hier bei uns in der Studie sind, ja. Wer weiß, was da auftreten kann. Was sind das denn für Störungen? Ja, ich habe halt schon mal, ich sag mal so zeitweilig, trimansporare Spaltung heißt das wohl im Fachjargon. Das heißt, dass ich für kurze Momente quasi... Mit sich selbst reden. Bitte? Mit sich selbst reden. Ja, oder auch nicht ich selbst bin. Nee, also dann hat das gar keinen Sinn. Bitte? Dann hat das gar keinen Sinn, dann ist das viel zu gefährlich. Wieso? Nee, was meinen Sie, wenn das hier während der Studie auftritt? Ja. Das Medikament, was Sie eingenommen haben. Ja. Dann heißt es direkt von wegen, wie konnten Sie so einen Mann überhaupt dafür nehmen? Ja. Das lass mal lieber mal. Bitte? Das lass mal lieber mal. Gut, wenn nicht geht, geht nicht, ne? Eben. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ebenfalls. Firma Anja Köln, Hamburg, Müller, guten Tag. Panzer, ich begrüße Sie. Ich Sie auch. Es geht sich um Folgendes. Bin ich bei den Krawattenleuten? Ja, sozusagen. Richtig. Mhm. Passen Sie auf. Es geht sich um Folgendes. Und zwar sind wir ein Angelverein. Mhm. Und wir haben im Prinzip so, ich sag mal, ein bestimmtes akustisches Signal. Ja. Dass Sie das verarbeiten. Oh, da sind wir aber gefordert. Ich glaube, da müssen Sie erstmal sich auseinandersetzen mit dem Designer so richtig. Genau, und das habe ich auch eigentlich schon gemacht. Also dieses akustische Signal liegt sozusagen vor. Dass Sie da jetzt nur noch die Krawatte zu basteln. Wie sieht das denn aus? Ja, soll ich Ihnen das sozusagen vormachen? Ja, Moment, das muss ich gleich, müssen meine Kollegen gleich mal mithören. Genau, damit die vielleicht selber, dann können Sie da nochmal in der Gruppe drüber reden. Dann spielen Sie doch mal. Ich fange einfach mal an. Am Haken. Am Haken. Ich habe dich am Haken, kleiner Bursche. Ich hab dich am Haken und lass dich nicht mehr los. Haben Sie mitgekriegt? Ja, wunderbar. Also das wird auf alle Fälle eine Krawatte mit Überlänge. Ja, wie können Sie das denn da einarbeiten? Also schön wäre natürlich, wenn so ein Knöpfchen dran wäre, wenn wir dann Clubtreffen haben, dass wir uns dann gegenseitig so begrüßen könnten. Ach so. Sagen wir mal, kommen in den Club ein rein, ich drück dann drauf, klick. Am Haken. Verstehen Sie das Prinzip? Ja, voll verstanden. Also man könnte es ja zum Beispiel auch in Diskotheken verkaufen. Das wäre doch was. Ne? Genau, ich hab dich am Haken, Baby. Richtig, ne? Stellen Sie sich vor, Diskothek, wir zwei treffen uns, ich drück aufs Knöpfchen. Ich hab dich am Haken, Baby. Da sind Sie doch hin und weg, oder? Genau. Guten Tag. Hallo? Hallo, ich höre Sie nicht. Herr Spencer, ich begrüße Sie. Hallo. Ich brauche dringend Besuch vom Zahnarzt. Vom Zahnarzt? Vom Zahnarzt. Wir haben so Zahnschmerzen, ja. Richtig, genau. In welchem Ort? In Köln. Und haben Sie da irgendeinen Namen oder was? Dr. Klavisiko. Können Sie mal buchstabieren, die sind sehr schlecht zu verstehen. Dr. Klavisiko. Der Buchstabe, wie fängt der an? K. K wie Konrad? Dr. Klavisiko. Verstehe ich nicht. Warum? Ich verstehe Sie sehr schlecht. Ich habe eine Tamponage im Mund. Ah, deswegen. Weil ich Zahnweh habe. Oder ist das S wie Siegfried? Nein, Dr. Klavisiko. Vorne mit Siegfried oder wie? Klavisiko. Zeppelin. Hä? Mit Zeppelin oder wie? Was mit Zeppelin? Ich verstehe den Anfangsbuchstaben nicht. Oder ja. Haben Sie eine Straße? Ja. Sagen Sie mal die Straße. Offenwasserweg. Verstehe ich auch nicht. Soll ich lauter sprechen? Nein, ich verstehe Sie sehr schlecht. Das kommt immer schlecht rüber. Wissen Sie, weil Sie eben die irgendwas im Mund haben. Deswegen verstehe ich das schlecht. Dr. Klavisiko. Können Sie mich direkt durchstellen? Ja, Moment. Ich verstehe den Namen nicht. Klavisiko oder wie irgendwie. Ich Dr. Klavisiko. Können Sie nicht das mal buchstabieren mit wie Z, ja. Wie Zeppelin oder so ähnlich? Ich verstehe das nämlich nicht. V, Hilfe, nee, Sie müssen das anders buchstabieren. Hilfe? Anders buchstabieren, zum Beispiel wie S wie Siegfried oder so. Und der erste Buchstabe ist wie? Kommen. Wie? Kommen. Kommen wir nicht weiter. Können Sie mich denn direkt durchstellen? Ja, ich weiß ja nicht wohin, ich verstehe Sie ja nicht. Dr. Klavisiko, das ist mein Zahnarzt. Ja, aber ich verstehe Sie nicht. Können Sie das nicht mal anders buchstabieren, den Namen? Ach, wie denn? Weiß ich nicht, mit wie zum Beispiel Z wie Zeppelin oder B wie Bertha. Dann kann ich das ungefähr ausrechnen. Sie sind sehr schlecht zu verstehen, also. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann zwar darüber lachen, aber es, ja, ich auch. Ich verstehe den Namen nicht. Sie müssen zum Zahnarzt, ich verstehe den Namen nicht. Das ist furchtbar. Nein, der Zahn muss raus. Der muss raus. Kann man den selber rausholen? Nee, den kann man so nicht rausholen. Dann muss man zum Zahnarzt. Passen Sie auf, ich versuche den jetzt mal selber rauszuziehen. Um Gottes Willen. Eine Sekunde. Hallo? Hallo, ja? Panzer, ich begrüße Sie. Ja? Es geht sich um Folgendes. Und zwar ist die Anfrage, ob ich jemanden vorbeischicken kann, im Prinzip was abholen, weil ich nicht mehr aus dem Haus kann. Was denn abholen? Was zum Essen? Richtig, genau. Können Sie machen? Ja, dann nur, dass Sie den an der Tür da in Empfang nehmen. An der Tür kann ich den nehmen, der muss schon reinkommen. Soll ich... Oder der möchte doch dann bitte über den Drive fahren. Wohin? Überm Dreif. Ja, das ist ein bisschen schwierig, denn es geht sich um meinen Hund, den Akko. Ah, so. Verstehen Sie das Problem? Aha. Und Sie wollen den Hund jetzt vorbeischicken, um dem was essen zu holen? Dass der für mich was holt, weil ich kann im Prinzip nicht mehr aus dem Haus. Aha. Ne, das ist ein Bernardiner, der heißt Akko. So, das ist im Moment bitte. Akko, mach aus. Mach aus. Dass ich den im Prinzip vorbeischicke, dass sie den unter den Körbchen das Geld rausnehmen. Ja. Verstehen Sie? Und dafür müssten Sie an die Türe. Ja, das Problem ist, ich kann jetzt natürlich nicht die ganze Zeit an der Tür stehen bleiben, weil ich ja hier am Bedienen bin, verstehen Sie? Wann würde der Hund denn ungefähr kommen? Ja, wenn ich den jetzt losschicke, der war schon mal mit mir da, dann braucht der ungefähr eine Viertelstunde. Dann, aber der kann natürlich keine Tür aufmachen, ne? Das ist ja kein Wunderhund. Nee. Ne? Dann wird der irgendwie an der Fensterscheibe kratzen und dass sie den dann irgendwie 2 Whopper mitgeben. Ja, kann ich machen. Ich kann versuchen, dass ich hoffe, dass ich das geregelt kriege. Möchten Sie Käse auf den Whopper? Ja. Gut. Soll ich Ihnen den betrachten sagen? Ja, das wäre nett. Dann lege ich den direkt das Kleingeld rein. Ja, kleinen Moment mal eben. Das wären zusammen 6,50 Euro. Oh, das ist sehr nett von Ihnen. Ich lege auch ein bisschen mehr rein, das ist dann Trinkgeld für Sie. Ach, das brauchen Sie nicht. Wir machen das doch gerne. Ja, passen Sie auf, jetzt haben wir nur noch kurz ein Problem. Ich muss jetzt mal den Hörer an den Akkus Ohr halten. Also, dass Sie einfach mal sagen, ruhig, Akku oder irgendwie sowas, ja, damit er Ihre Stimme hört. Sekunde. Akku, komm mal her. Leg ab. Komm her, leg ab. So, dass Sie jetzt einfach mal sagen, bitte. Das ist ja jetzt keine versteckte Kamera oder sowas. Nee, ich weiß, das klingt alles ein bisschen bescheuert, aber... Ja, das klingt mehr als bescheuert. Ja, aber dass Sie einfach mal kurz sagen, Akku aus oder sowas, dass der mir Ihre Stimme... Ja, lassen Sie den Hund nochmal bellen. Ja. Komm mal hier, Akku. Akku, leg ab. Können Sie mal ganz kurz sagen, Akku aus? Akku aus. Hör, Akku. Nochmal bitte. Akku aus. Noch einmal bitte, Akku aus. Akku aus. Sehr gut. Ich schicke den jetzt etwa los, der braucht eine Viertelstunde. Aber der Hund findet dann alleine wieder zurück. Der weiß Bescheid. Wir waren da schon da, wir haben die Strecke trainiert. Sie müssen den das wohl geben. Wenn jetzt ein anderer Akku aussagt, der beißt direkt zu, ne? Alles klar, Herr Panzer. Tschö. Hallo? Panzer, ich begrüße Sie. Was ist für... Sie ist falsch, Madame. Nein, ich suche an wegen den Schafen. Ah, ja. So spreche nicht Französisch, wa? Wer? Sie. Die Schafe? Nee, Sie. Nein, ich nicht. Nee. Sie denn? Ja, ich spreche Französisch. Ja, nützt uns ja nichts. Ja, mein Herr, ich kann auch Deutsch. Es geht sich darum, dass wir die bräuchten. Können Sie die direkt auf den Spieß machen? Sie wollen Schafe kaufen. Döner. Wa? Döner. Junge. Ja, richtig. Wie das? Alte Schafe, was Junge kriegt, auf zu schlachten. Döner in erster Linie, ne? Wir haben ja hier die kleine Dönerbude. Mein Nachbar im Prinzip. Was ist das, Dönerbude? Döner ist Schaf. Ja. Ne? Ja. Ja, da muss es von 10, 11 Monaten sein. Ja, so lange können wir aber nicht warten. Ne? Nee, ich habe junge Schafe. Sie haben junge Schafe. Ja. Könnten Sie da direkt an den Spieß durchmachen? Ja, die sind nicht geschafft, ne? Laufen die rum? Ja, die sind in so eine kleine Häuser. Die sind vor Fett zu machen jetzt. Ach, sind die im kleinen Häuschen? Ja. Oh. Ja, aber die sind nicht geschlachtet, wa? Sind die noch am Leben? Die leben noch, ja. Ah, sind die im Häuschen? Ja, da müssen sie holen kommen und sie schlachten. Ja, aber die sind noch im Häuschen. Ja, aber die ist zu kalt draußen. Ja, richtig, die frieren ja. Ja. Da kann man ja nicht, was kann man, wir brauchen ja Döner im Prinzip. Dünen, was ist das Dünen? Das ist hier für in die Bude, Döner. Aber die sind doch noch klein, die sind doch im Häuschen. Nee, die sind 11 Monate. Aber im Häuschen, ne? Ist zu kalt, wa? Ja, die frieren ja. Nee, die frieren nicht. Die sind zusammen. Ah, die sind auch noch zusammen, alle. Ja. Im Häuschen. Ja. Schäfchen im Häuschen. Aber natürlich können sie schlachten. Nein, da kann ich, kann ich nicht machen. Die sind ja im Häuschen und zusammen. Was wollen sie denn? Die sind im Häuschen. Wie viel Mal habe ich Ihnen das gesagt? 10 Mal hat. Richtig. Dann lassen wir... Was wollen sie denn? Ja, ich wollte eigentlich Schafe. Für was zu tun? Für Döner. Für Döner? Richtig. Döner, was ist das Döner? Das ist richtig im Kreis und da ist oben eine Zwiebel drauf. Für was? Ja, weil die sind noch im Häuschen. Ja, ist gut. Schwäche ist im Junker. Hier ist der Speicher. Ich begrüße Sie. Ja, hier ist die Schwäche, ey. Es geht sich um Folgendes. Und zwar rufe ich an wegen mein Lichtschwert. Ja, und wir sind Stahlbau. Wir machen kein Kunstschmiedearbeit mehr. Was für Kunstschmiede? Ja, Sie sagen doch was mit Schwert. Was? Richtig. Mein Lichtschwert hat einen Defekt. Ja, das kommt drauf. Was haben Sie denn? Griffarm oder Nachschleifen oder was ist da? Nein. Ich hatte einen Kampf mit einem Sandmännchen. Und jetzt... Junge, ich verstehe dich nicht. Ich höre nur Rauschen. Sind Sie im Auto? Ich bin in meinem Gleiter. Ja, so verstehe ich aber nichts. Warum? Wiederum. Du sagst, du rufst hier an, sagst, Schwert kaputt, stehst auf der Leiter. Was ist denn das für ein Tier? Entweder ich rufe irgendwo an oder ich stehe auf der Leiter. Beides steht aber nicht. Nein, pass ja auf. Nee, ich pass nicht auf. Ich lese auf. Hier ist das Paul. Wir sind gerade unterbrochen worden. Ja, ich kann Ihnen nicht helfen. Wir machen nichts mehr mit Schwertern. Wir machen... Ich höre auf, hier anzurufen mit Ihrem Gedöns. Mann, zu arbeiten. Pass auf. Ich mache nur noch mal kurz das Schwert an. Hört ihr das? Was? Das Schwert. Nee, ich höre ja nichts. Was soll ich denn da hören, wenn Sie da... Ja, ich habe ein Gebettelefon. Ich muss doch das Ding hier wieder an den Laufen kriegen. Ich habe doch Ärger mit den Yoda. Und die Sandmänner kommen auch gleich wieder. Ich habe eine Störung im Schwert. Ich glaube, ja, du hast eine Störung woanders. Wie meinen Sie das? Ja, so wie ich es gesagt habe. Ja? Hier ist das, Paul. Die Sandmänner greifen an. Mensch, ich sage jetzt zum letzten Mal. Wenn du ihn einmal anrufst, dann greife ich mal an. Da zeig ich dir mal, wo das Sandmännchen ist, du bescheuerter Heini. Hallo, hier ist... Sag mal ruhig gerade. Hallo? Panzer, ich begrüße Sie. Wer ist dran? Hier ist Panzer. Bin ich bei der Band? Sag mal ruhig, Stefan. Ich höre ruhig jemand. Ja, klar. Line is Q. Ja, es geht sich um Folgendes. Und zwar rufe ich an wegen der Rechnung. Rechnung? Sag mal, haben wir die Rechnung nicht von dem Studio schon bezahlt? Nein. Na klar, die ist doch schon weg. Sie waren doch jetzt auf ein Konzert gewesen. Ach, in Italien, das ist ja toll. Ja, da waren viele Deutsche, klasse. Richtig. Ja, und ich war auch da und ich habe das Prospekt und ich habe sie auch gesehen. Also daher habe ich ihren Kontakt. Aha. Ja, jetzt rufe ich an wegen der Rechnung. Was? Welche Rechnung? Ich bin ja auch Musiker. Ich arbeite in einer Klarinettengruppe. Jetzt haben wir... Stefan, sei doch mal ruhig. Ja? Jetzt haben wir im Hotel 4 Jahreszeiten ein Hotelzimmer verwüstet, so ein bisschen. Aus Versehen. Ja, was habe ich denn damit zu tun? Ja, ich meine, wir sind ja nur eine Klarinettengruppe. Jetzt habe ich im Prinzip Sie angegeben. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Hallo? Völlig durchgeknallt. Ich habe jetzt mehr oder weniger gesagt, dass Sie das Hotelzimmer verwüstet haben, weil Sie sind ja eine Rockband. Nur, dass Sie sich nicht wundern, wenn Sie jetzt eine Rechnung kriegen von Hotel 4 Jahreszeiten über ein verwüstetes Zimmer. Ja, willst du mich jetzt verarschen? Warum? Sag mal, du hast ein Hotelzimmer verwüstet und willst uns das auf die Rechnung setzen. Richtig. Aber was habe ich denn mit deinem Deckel zu tun? Nein. Aber wir machen hier Musik, wir kämpfen hier, dass wir uns die Leute noch aufs Konzert kommen. Und ja. Du mit deiner Klarinette machst den Feger oder was? Weißt du, wir sind froh, dass unser Bus rollt und dass die Musik halbwegs rüberkommt. Sag mal, hast du ein... Nein, aber was ist denn das für ein Image, wenn ich sag, als Klarinettenspieler, wir haben ein Hotelzimmer verwüstet, das passt doch... Der hat ein Rad ab. Das passt doch viel besser zu euch. Naja. Das passt doch viel besser zu euch. Ja, ja, genau. Also wir machen normalerweise immer, wir haben so Gitarrenwände und die werfen wir dann immer danach ins Publikum. Aber mit Klarinetten, da kannst du ja nicht viel verwüsten, oder? Genau, das stimmt. Aber wir haben halt alles kaputt. Wir hatten, waren halt schon ein bisschen im Wodka-Rausch. Und ich in Italien wart ihr gewesen, da, als ihr bei uns auf dem Konzert wart, oder? Richtig. Und da haben wir danach richtig einen abgezogen und haben das ganze Hotelzimmer verwüstet. Moment, ich habe auch hier... Hilde, gibst du mir mal die Rechnung? Ich bin das voll... Ab. Oh, so, da bin ich. Das sind im Prinzip aufgerundet 16.000 Euro. Dann zieh mir vielleicht mal kurz die Faxnummer durch. Komm vom Freund. Nein, und? Aber Linus Q steht doch für harten, brutalen Rock. Ja, ganz genau. Richtig, so. Hilde, die machen das. Nein, halt, stopp. So, ich muss auflegen. Ich muss zur Probe, nein, Junge. Was? Ja, Probe, Probe. Wir wollen jetzt auch keine Probe. Wer ist denn da jetzt? Hier ist der Stefan. Bist du der Trommler? Ja. Ja. Du bist derjenige, nur damit du Bescheid weißt, der die Minibar leer gesoffen hat. Minibar leer gesoffen? Du hast die Minibar leer gesoffen. Nur, dass du Bescheid weißt, ja? Was? Und der restliche Ding von 15.400 Euro übernimmt eure Band. Ja, ja, komm, deine goldene Klarinette, die kannst du dir in den Hintern schieben. Wir müssen jetzt weitermachen. Sorry. Tschüss. Bundesministerium für Bildung und Forschung, guten Morgen. Panzer, ich begrüße Sie. Guten Morgen. Es geht sich um Folgendes. Ja. Und zwar, ich möchte da ganz dringend eine Meldung machen, im Prinzip. Ne? Ja, machen Sie. Was denn? Jetzt wollen wir eine Meldung machen. Ja, können Sie nicht rauskommen? Nein, ich kann nicht rauskommen. Mit einem Büschchen nein, oder nein, so? Nein, nein, sowas habe ich auch nicht. Ein Büschchen habe ich keins. Ich bin hier ganz alleine. Ich kann hier nicht allein lassen. Wieso? Ja, kann ich nichts zu sagen. Ja, irgendwas müssen Sie aber ja sagen. Ja, kann ich nicht. Ja, müssen Sie aber ja. Sie sind ja da beschäftigt, ne? Müssen Sie mal gucken, was Sie jetzt sagen. Hallo? Ja? Ja, was haben Sie für ein Problem? Ich dachte, der Mann wäre alleine. Ja, ich bin gerade reingekommen. Hat er mir gerade gesagt, er wäre alleine? Ja, ich bin gerade reingekommen. Er hat mir aber gerade gesagt, er wäre alleine. Ja, ja, sicher, ich bin aber gerade reingekommen. Ja, aber der war auch bisher alleine. Und jetzt? Jetzt ist ein zweiter Mensch da. Ach so. Also wir haben jetzt, ich habe jetzt im Prinzip diese Spaltung, ja? Ja. Das hat funktioniert. Ich habe im Prinzip zum ersten Mal ist es mir gelungen, Holz zu spalten. Richtig. Mit der Axt oder womit? Nee, wie mit der Axt? Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Weil Sie sagen Holz spalten, das ist ja wohl nichts Schlimmes. Ja, nicht mit der Axt natürlich. Das sag ich mal, das funktioniert im Nanobereich, ne? Also wirklich ganz klein unter Zitronenbeschuss. Zitronenbeschuss. Ne? Zitronenbeschuss. Ich habe also diese Apparatur aufgebaut. Ich habe da auch Forschungsgelder bekommen von Ihnen. Ach so. Und habe jetzt im Prinzip Holz mit Zitronen beschossen. Wer war denn der Ansprechpartner, als Sie Forschungsgelder gekriegt haben? Der Herr Holzmann. Der Herr Holzmann? Richtig. Moment mal gerade, Holzmann, da müssen wir gerade nachgucken, ob der schon im Haus ist. Der lebt ja nicht mehr. Lebt der nicht mehr? Nee. Wissen Sie Nachfolger, wer das ist? Der Herr Holzscheid. Holzscheid? Richtig. Holzscheid. Und wo ist das jetzt mehr Grundlagenforschung, was Sie betreiben, oder ist das auch schon Dreckindustrie oder wie verhält sich das? Nee, das hat eigentlich keinen Sinn. Hat eigentlich ja keinen Sinn? Nee. Ja, warum machen Sie das denn? Ich hab Langeweile. Ach, Sie haben Langeweile? Richtig. Ach ja, das ist natürlich eine weit verbreitete Übel jetzt, ne? Langeweile. Ne? Und deswegen wollte ich jetzt, sag ich mal, lange Rede, kurzer Sinn, ich brauche noch ein bisschen Geld jetzt. Ja, das ist natürlich, da sind Sie hier, am Prinzip sind Sie richtig. Weil dieses, wahrscheinlich wird da nicht viel getan auf diesem Gebiet. Sie meinen jetzt Zitronenbeschuss? Ja, das ist ja was Spezielles, ich meine allgemein mehr. Ne? Ich brauche nämlich aber jetzt gleich im Prinzip Geld. Sofort? In einer Stunde, weil dann geht mein Flieger, weil ich muss, sag ich mal, weg hier. Ja, wohin fliegen Sie denn? Ja, das kann, also wollte ich eigentlich nicht sagen. Ne? Ach so, ne, brauchen Sie auch nicht, mich soll ja im Prinzip keiner finden. Ach so. Weil ich sag mal, ich hab das Geld jetzt schon ein bisschen verpulvert, sag ich mal. Ja, aber das ist ja, wenn Sie keiner findet, wie sollen wir dann das Geld Ihnen zukommen lassen? Wie, was für eine Vorstellung haben Sie da von den Summen, so? Ja, ich sag mal, so 600.000 wäre nicht schlecht, ne? 600.000, 700.000, machen Sie doch eine runde Summe. Sagen wir 5 Millionen. Nee, 5 Millionen ist nicht drin. Sagen wir höchstens 2,5. Wollen Sie einen kleinen Schein oder wollen Sie lieber einen großen Schein? Nee, kleine Scheine wohl mit gleich mal nicht fortlaufenden Seriennummern. Nicht fortlaufende Seriennummern? Ja, das ist kein Problem, denke ich mal. Ich würde sagen, wir treffen uns am Flughafen. Am Flughafen, okay. In einer Stunde? Ja, sagen wir in einer Stunde bis anderthalb. Was haben Sie denn an? Ich würde mich ganz unauffällig kleiden. Ja? Ja, einfach normale Straßenanzug mit Krawatte. Oder ziehen Sie eine rote Krawatte an? Rote Krawatte. Und halten Sie vielleicht in der linken Hand einen Holzscheit? Ja, das wäre eine Möglichkeit. Nur ein Holzscheit ist aber auch wieder auffällig, würde ich sagen. Ja, lassen Sie den Holzscheit weg und dann nehmen Sie eine Zitrone. Eine Zitrone, ja, das ist schon eher was. Gut. Gut. Dann bist du so, sagen wir mal, eine Viertelstunde. Alles klar. 2,5 hatten Sie gesagt, ja, ne? In nicht fortlaufenden... Kleine Scheine. Ja, richtig. Ja, okay. Ja, ich freue mich. Ja, ich auch. Tschüss. Ja, guten Tag, Winczewski. Ja, hier ist Panzer. Ja, wunderbar, Herr Panzer. Was kann es denn sein? Ich wollte jetzt kurz was vorsprechen. So, und Sie wollen also Synchronsprecher werden, ja? Richtig. Super Idee, aber irgendwie können wir Sie leider Gottes gar nicht verwenden, sofern Ihr Sprachfehler, den Sie haben, irgendwie notorisch ist. Wieso? Naja, wenn Sie mal 2-3 Mal ins Fernsehprogramm geschaltet haben, dann werden Sie doch hören, dass da so ziemlich klare Sprache angesagt ist, oder? Aber vielleicht brauchen Sie mal irgendwie gleich mal eine Standuhr oder so einen Zeichentrickfilm. Die könnte können wir so nicht gebrauchen, weil das würde dann eher so anderweitig produziert werden. Also über Leute, die es dann einfach reproduzieren und die nicht diesen Sprachfehler haben, sondern die halt einfach diesen Sprachfehler mimen sozusagen. Aber es ist doch einfacher, wenn man den schon hat. Dann braucht man sich gar nicht anstrengen. Verstehen Sie das? Da kann ich Ihnen folgen. Aber ich würde Ihnen sagen, Sie würden sich mehr wehtun, als dass Sie sich irgendwie einen Gefallen tun, dass wir Sie jetzt hier mal einladen zum Probesprechen oder Sie mal einfach bestellen. Da würde sich, denke ich, ich würde Ihnen das ganz einfach ersparen wollen. Aber vielleicht möchte ich mir das ja aber nicht ersparen. Ich weiß, Herr Panzer, aber da sind wir denn einfach mal so diese Instanz, die davor irgendwie sagt, also dass Sie alleine schon bei dem ersten Sprechen dieses eines Satzes aus dem Atelier fliegen. Wieso? Ganz einfach, weil mit Sprachfehler in dieser Form einfach hier im Hause nicht gearbeitet werden kann. Und ich denke auch in keiner Synchronfirma dieser Welt. Also ich hatte mir im Prinzip gedacht, ich finde den George Clooney ganz sympathisch. Ne? Ich finde den super sympathisch, ja, super. Und dass ich den auch gerne vielleicht mal sprechen würde dann im Prinzip. Also, und das meinen Sie jetzt so richtig ernst, ja? Ja, sicher. Sicher? Ja, klar. Na, ich muss Ihnen leider Gottes sagen, dass Sie halt einfach... niemals in den Bereich des Möglichen kommen werden. Niemals mit diesem Sprachfehler. Also auch nicht hier mit George Clooney im Prinzip. Weder noch. Und eine kleine unbekannte Person, auch nicht. Persönlichkeit, auch ne? Nicht, ganz sicher nicht. Also ich könnte ja auch die Stimme verstellen. Ja, und zwar? Ich könnte zum Beispiel jetzt etwas dunkler sprechen. Das ist eine wunderbare Idee, aber ich sage Ihnen, sofern dieser kleine Klicklaut immer am Schluss Ihrer Sätze irgendwie auftaucht, sind Sie hier eigentlich ein ganz hoffnungsloser Fall. Aber ich sag mal, der George Clooney ist ja noch relativ neu. Dass man sagt, man setzt die aktuelle Stimme ab und dass ich dann in Zukunft spreche. Ne? Klar, logisch. Ich könnte dann zum Beispiel ja auch bei Emergency Room, also ich könnte dann ja auch schon ein bisschen gehetzt, komme ich dann so rein, so. Ja. Und also ich käme dann im Prinzip rein und würde sagen, 40 Milligramm Atropin vorbereiten, CT von Schädel und Thorax. Ja, das ist ja wunderbar. Haben Sie es erkannt? Aber wie gesagt, wir sind hier einfach der falsche Ansprechpartner. Ich habe Ihnen eine ganz klare Einschätzung Ihrer Fähigkeiten bzw. Ihrer Möglichkeiten gegeben und alles Weitere kann ich weiter gar nicht zu sagen. Da würde ich Sie einfach bitten, sich an die nächsthöhere Instanz wenden und sagen, hier ist ein Talent, was unbedingt entdeckt werden will, bitte setzen Sie mich ein. Ja. Aber das entscheiden wir hier nicht und wir werden ganz sicherlich nicht es zu einem Test kommen lassen. Ja gut, da kann man nichts machen, da muss ich jetzt beim Verleih anrufen. Dann tun Sie das. Ja. Und wenn die dann aber sagen, das geht klar, dann ist ja alles wunderbar. Dann soll sich diese Firma bei uns melden, wenn die dann hier auch Aufträge zu uns bringt und sagen, wir möchten gerne den Herrn Panzer einsetzen, weil das ist genau die Stimme, die wir haben wollen. Und dann soll das so sein. Ja, dann machen wir das so und dann bin ich vielleicht ja nächstes Jahr die neue Stimme von George Clooney. Oder von John Travolta. Oder auch von Arnold Schwarzenegger. Ich könnte mir auch sehr gut auf Arnold Schwarzenegger vorstellen. Ja, ehrlich, weil ich muss sagen, irgendwie so ihre, es hat ja was. Wissen Sie, also ich will sie ja nicht ganz und gar entkräften oder desillusionieren. Also ich wünsche Ihnen viel Glück. Ja, nee, dann mache ich das. Sie können das ja vielleicht schon mal bei Arnold Schwarzenegger, da auf der hat ja bestimmt so eine Kartei, dass Sie das da vermerken. Also, dass die hinter dem aktuellen hinterschreiben, in Klammern, Paul Panzer. Neue Stimme. Neue Stimme von... Neue Stimme. Wie gesagt, da haben wir hier gar nichts mit zu tun. Also da werden Sie sich bitte an den Verleih. Ja, nur, dass wenn Sie, sag ich mal, in einem halben Jahr angerufen werden, dass Sie noch wissen, worum es ging, dass Sie sich an mich erinnern. Herr Panzer, wie kann ich Sie vergessen? Na gut. Ja. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Ja, ich auch. Tschö. Tschüss. Herr Dahmann, guten Tag. Ja gut, man muss sich das ja nicht gefallen lassen. Hallo? Ja. Panzer, ich begrüße Sie. Guten Tag, Herr Panzer, bitteschön. Bin ich da jetzt bei den Reifenleuten? Mein Name ist Dahmann. Ja, Sie sind hier bei Reifen Dahmann und ich bin der Chef. So, ich rufe an wegen den Schmerzengeld. Was ist denn passiert, Herr Panzer? Ich bin gestern auf der Bonner Straße bei Grün rübergegangen, am Fußgängerweg. Ja. Da kam da plötzlich der Wagen mit hoher Geschwindigkeit. Welcher Wagen? Moment, welcher Wagen? Irgendein Wagen, der hat ja nicht angehalten. Der ist mir über den Fuß drüber gerauscht. Der Fuß grün und blau, das Reifenprofil abgedruckt. Ja, und jetzt? So, ja, die Frage ist, wie wir das regeln. Wie wir das regeln? Was habe ich davon zu tun, wenn Ihnen auf der Bonnenstraße einer über den Fuß fährt, Herr Panzer? Ja gut, aber die Reifen waren ja von Ihnen. Sind Sie das Wahnsinn? Sie scheinen hier in dem Auto gesessen. Ich glaube, es geht los. Ja, aber der Reifen ist doch von Ihnen. Ja, das ist doch nur scheißegal. Entschuldigen Sie mal bitte. Ja. Das habe ich ja noch nie gehört. Aber ich habe doch das Profil im Fuß. Ja, das ist ja dumm für Sie. Da hätten Sie sich mal das Kennzeichen aufschreiben sollen von dem Mann. Ja, aber da kann ich doch nichts für. Ja, wie regeln wir das denn jetzt? Ja, nicht. Überhaupt gar nicht, nein. Soll ich denn da rauskommen zu Ihnen? Sie können da bleiben, das ist mir sowas von schnuchtegal, da habe ich nichts mit zu tun. Ja, dann wenn Ihnen erinnert, wer der Fuß fährt mit Reifen, die von mir sind, ist das natürlich traurig, aber da kann ich Ihnen nicht helfen. Ja, aber das ist genauso, als wenn das ein BMW war und Sie versuchen bei BMW in München Schadenersatz zu kriegen. Sind Sie das Wahnsinn? Wenn der Wagen mich angefahren hätte, hätte ich BMW angerufen. Das glaube ich Ihnen, ja. Das hätten Sie glatt getan. Wie verbleiben wir denn jetzt? Gar nicht. Ich habe nichts damit zu tun. Gehen Sie mal zur Polizei, da bist du wahrscheinlich der Brüller des Tages, wenn Sie da ankommen. Bitte? Verzeihen Sie, dann ist bei der Polizei, die lachen sich wahrscheinlich tot. So was habe ich schon nie gehört. Sollen wir also denn? Wenn mir morgen einer in ein Auto fährt und er hätte einen BMW, da kann ich auch nicht sagen, ich habe einen BMW und lass mir da mir Auto ersetzen. Das ist der absolute Schwachsinn, was Sie hier erzählen. Sollen wir uns denn einigen? Nee, wir können uns ja nicht einigen. Ich habe nichts damit zu tun. Dass Sie mir sagen, Sie machen bei mir 4 neue Reifen drauf. Nee, das mache ich bestimmt nicht. Warum? Meinen Sie, ich bin blöd? Bitte? Meinen Sie, ich schlafe mit dem Bügel an der Wand oder so jetzt? Hören Sie mal, entweder sind Sie ein sehr guter Spaßvogel, das ist äußerst lustig, aber sowas habe ich schon nie gehört. Und wenn ich Ihnen... Ich würde Sie gerne mal kennenlernen, weil ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass jemand auf solche Ideen kommt. Panzer, ich begrüße Sie. Hallo. Es geht sich um Folgendes. Bin ich jetzt an der Schranke? Ja. Eine Sekunde bitte. Hilde, ich habe den Mann dran von der Schranke. Dann drück jetzt mal drauf. Können Sie mal gucken, ob die jetzt hoch bzw. runter geht? Also die geht nur hoch und runter, wenn ich sie drücke. Doch, ich habe da eine Fernsteuerung gebaut, womit ich die rauf und runter fahre. Ich wollte Sie im Prinzip nur vorwarnen, dass wenn die jetzt mal unkontrolliert rauf oder runter geht, dass Sie wissen, woran das liegt. Junger Mann, das kann eine strafrechtliche Konsequenz haben. Sie dürfen die Schranke nie woran das bedienen. Können Sie mal Ihre Adresse geben? Ja, nee, aber ich bin doch im Prinzip Hobby-Elektroniker. Ja, deswegen können Sie die Anlagen von Weitem bedienen wollen. Also wo kommt man dahin? Ja, aber Sie haben mir doch grünes Licht gegeben. Ich habe kein grünes Licht gegeben. Ja, Sie haben doch gerade gesagt, gut montieren Sie. Ich habe gesagt, es wird nichts montiert. Sie haben gesagt, montieren Sie. Nein, ich habe gesagt, hier wird nichts montiert. Sie haben gerade gesagt, montieren Sie. Nein. Doch? Nein, habe ich nicht gesagt. Sie haben gerade gesagt, montieren Sie. Nein. Ja, doch? Nein. Doch? Ich hatte Ihnen gerade gesagt, die Schranken sind unten, die bediene ich. Sie haben gesagt, montieren Sie das Ding und nein, bedienen Sie gesagt, komplett alleine die Schranke. Habe ich nicht gesagt. Passen Sie auf, ich fahre Sie jetzt mal hoch. Eine Sekunde. Hilde, drück auf Go. Und jetzt ist sie gerade hoch? Hier ist nichts hoch. Bitte? Hier ist nichts hoch. Oh, dann habe ich einen Phasendreher. Sekunde. Hilde, mach nochmal auf Phase 2. So, jetzt muss sie aber gleich hochgehen. Nee, das habe ich selber hochgemacht, weil ich Fahrzeuge habe. Nee, das war ich. Nee, ich war das. Ich habe die gerade hochgefahren. Nein, ich habe die hochgefahren. Nein, ich habe sie hochgefahren. Gott, oh Gott, ich weiß doch, was ich mache. Bitte? Ich weiß doch, was ich mache. Wir haben es ja gerade hochgefahren. Ja, ich. Aber nein, wir. Also, die Spielerei lassen wir sein. Keine Genehmigung, ist das klar? Grünes Licht von Ihnen. Nein, habe ich gesagt. Sie haben doch gerade gesagt, ja. Ich habe gesagt, keine Spielereien. Wer hat Ihnen den Auftrag gegeben? Ja, Sie. Ich habe Ihnen keinen Auftrag gegeben. Sie haben gerade gesagt, nein. Kommen Sie heute Nacht und montieren das. Habe ich nicht gesagt. Das gibt Sonderzuschlag. Wissen Sie was, weil ich die Schnauze voll habe. Hier gibt es keine Bedienung. Und fertig aus. Tag, der Sternberger Parkhotel, mein Name ist Molta. Ja gut, dann muss ich ja erstmal raus. Hallo? Hallo, kann ich Ihnen helfen? Hier ist Panzer. Ja? Ich begrüße Sie, hallo. Hallo, was kann ich für Sie tun? Moment, eine Sekunde, ich muss mal kurz hier den Karabiner losmachen. Eine Sekunde. Ja? Ja, ich habe einen am Telefon. Junge Frau. Ja, bitteschön. Können Sie einen hochschicken, raus? Möchten Sie da, wo man bei uns in den Liefereingang geht? Warte, nein, passe auf, ich sage Ihnen kurz den Hintergrund. Ich bin von dieser Flugsportgruppe. Ja. Jetzt sitze ich hier, dass Sie einen hochschicken. Ja, und wo sind Sie denn genau? Ja, wenn Sie das sind, bin ich auf Ihnen drauf. Also direkt vorm Eingang? Nein, auf dem Dach bei Ihnen. Da verbinde ich Sie gleich mal weiter zur Direktion. Einen Moment bitte. Danke. Steigenberger Parkhotel, guten Tag. Weiß ich ja nicht. Hallo? Hallo? Können Sie einen hochschicken? Ja, mit wem spreche ich denn bitte? Hier ist Panzer. Herr Panzer? Ja. Ja, schön. Dass Sie einen hochschicken. Wohin denn bitte? Aufs Dach. Ja, und was machen Sie auf dem Dach, Herr Panzer? Ja, ich bin ja abgetrieben worden. Sie sind abgetrieben worden? Ja, ich bin ja von dieser Gleitschirmgruppe. Ach so, und da fliegen Sie jetzt mitten in Düsseldorf rum? Ja, das war ja ein Unfall, das ist ja ein Versehen. Das ist ein Versehen, ach so. Ja, und jetzt möchten Sie gerne runtergeholt werden vom Dach. Richtig, genau. Fliegen Sie doch einfach mit Ihrem Gleitschirm eine Runde weiter. Bitte? Bitte? Auf ein anderes Hotel oder was? Ja, oder am besten in den Park unten, in den Hofgarten. Ja, pass mal auf, das war ja ein Unfall. Ich bin doch gerade noch Schüler. Ach, Sie sind doch Schüler. So, ja, und wo ist Ihr Lehrer? Ja, der ist ja auch abgetrieben worden. Der ist nebenan auf im Kaufhof. Richtig, oder auf dem Kaufhof. Genau. Ach, und ich hänge jetzt bei Ihnen drauf. Ah ja. Können Sie denn mal eben hochkommen? Nee, das glaube ich nicht. Dass Sie wenigstens hier die Karabiner losmachen. Ich lache mich kaputt. Wie verbleiben wir denn jetzt? Ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, Sie wollen mich veräppeln. Nein, ich weiß, das hört sich alles ein bisschen kurios an. Ja, ich soll mal eben hochkommen. Ja? Nee, ich glaube nicht, weil ich einfach glaube, dass Sie mich hier veräppeln. Ja, was kann ich denn jetzt tun, damit Sie mir glauben, dass ich hier oben festhänge? Ja, weiß ich auch nicht. Was machen wir denn da? Wie soll ich das glauben? Ja, lass es dich was einfallen. Ich glaube das überhaupt gar nicht. Ich habe ja hier eine richtige Notsituation. Von wo sind Sie denn gestartet? Vom Fliegerhorst. Von welchem denn? Ja, in Düsseldorf. Wir sind mit einer kleinen Cessna hochgestiegen und dann bin ich rausgesprungen und auf einmal ging das alles blitzschnell. Und jetzt hänge ich hier auf dem Parkhotel oben drauf. Und mit dem Gleitschirm sind Sie aus einer Cessna rausgesprungen. Richtig. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, Sie glauben mir nicht. Nee, ich glaube Ihnen nicht. Dann werde ich hier oben wohl verhungern müssen. Ich glaube ja. Aber Ihren Karabiner können Sie doch sicherlich selber losmachen. Soll ich mal probieren? Ja, sicher. Müssen wir doch eigentlich gelernt haben im Kurs. Ja, ich warte mal. Ich komme nicht so gut dran. Ah, jetzt geht er los. Hallo, Herr Panzer, sind Sie abgestürzt? Tja, weg ist er. Hallo. Hallo? Ja. Panzer, ich begrüße Sie. Herr Panzer, wie ist es, Herr Panzer? Schönen guten Tag. Bin ich da jetzt bei den Rohrschlosser Heinis? Ja, Herr Panzer. So, es geht sich um Folgendes. Und zwar sitze ich hier in... Ich laut sprechen, was für ein Panzer. Sitze ich hier, hallo. Hallo. Freunde, ich sitze hier in meinem kleinen Bauwagen mit meiner Frau. Ja, und? Es ist hier nicht... Seid ihr am Dopsen? Bitte? Seid ihr am Dopsen? Wie am Dopsen? Was ist denn Dobson? Kann er nicht... komm her. Hallo, was ist denn Dobson? Ich habe Herr Panzer am Telefon. So, jetzt ist es hier minus 3 Grad. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Es ist minus 3 Grad hier. Wann kommt denn da einer raus von euch? Hallo, Leute. Ja, hallo. Ja, hallo. Hier ist schlechte Verbindung. Ja, woher kommt denn sowas? Was mache ich denn? Wir frieren uns... Wir suchen bestimmt Ihre Frau, ne? Die hat heute Morgen gesagt, die wär fort. ne? Nein, das ist ja jetzt so. Meine Frau, die ist ja hier. Ja. Aber uns ist kalt, weil die Heizung ausgefallen ist. Also, wir haben hier Ölfässer. Ja. Die sind natürlich leer. Ja. Da müssen wir dann mit einem Hammer Löcher drumherum reinhauen. Ja. Und wir haben hier alte Paletten. Ja. Da kriegen sie eine Axt von uns. Hier ist es aber kalt. Ja, ja. Moment, Sie unterbrechen mich. Ach, Entschuldigung, ja, tut mir leid. Also, das Ölfass, soweit waren wir ja schon. Löcher hattet ja schon. Mhm. Und dann kommen Sie vorbei, holen sich Paletten ab, eine Axt, dann machen wir Holz klein. So wie in Amerika, in diesen Stadtteilen. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. The Bronx. The Bronx, ja. Genau. The Bronx. So, also das geht ja jetzt, der Kollege ist ja Wasser, ich bin Feuer. Und wir haben noch zwei Mann, die sind für Erde und Luft. Dann hätte ich jetzt gern mal den Kollegen Wasser. Wasser? Ja. Okay. Ja, hier Wassermann. Wer ist da? Ja, hier, Kollege vom Wasser. Ja, aber Sie heißen noch nicht Wassermann. Richtig. Was mache ich denn jetzt mit... Ich hätte auch noch ein Baguettchen. Die Haut war auch schön warm. Aber wir wollen so dünnstes. Was mache ich denn jetzt? Was machen wir jetzt? Was mache ich denn jetzt mit meiner Frau? Ich weiß nicht. Wie alt ist du dann? 40. Ich lege auf, das hat keinen Sinn. Das hat keinen Sinn. Tschö. Winter, guten Tag. Panzer, ich begrüße Sie. Guten Tag, Herr Panzer. Es geht sich um Folgendes. Bin ich jetzt bei den Malerprofis? Absolut. Ich habe nämlich ein kleines Problem. Und zwar habe ich meinem Nachbarn versprochen, ihm die Wohnung zu streichen. Ja. Der ist nämlich krank und liegt viel im Bett. Ja. Jetzt habe ich aber dummerweise schon angefangen. Und hier sieht es jetzt aus wie nach einem Fliegerangriff. Ach je. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass wenn der wach wird, dass der direkt den zweiten Infarkt kriegt. Oh je, da müssen Sie die Feuerwehr anrufen. Warum? Ja, wenn der einen Infarkt kriegt. Nein, hat er ja nicht. Hat er noch nicht. Jetzt habe ich alles gestrichen und habe aber nichts abgedeckt. Nichts abgedeckt? Auch nicht das, also wo der jetzt drin schläft? Nein, ihn auch nicht. Ach, ihn auch nicht? Oh. Ach, jetzt, ne, jetzt können Sie sich vorstellen, der sieht jetzt aus, ne? Ja, aber Sie müssen den Mann doch abdecken. Sie können doch nicht darüber streichen. Ja, hören Sie mal, der schläft doch. Ja, eben, gerade weil er schläft. Ja, da kann ich ja einfach eine Folie über ihn drüber machen. Ja, das würde gehen. Ja, aber das ist ja zu spät. Ja, weil er schläft. Richtig. Ja. Das habe ich mir auch gedacht. Ne? Jetzt war die Idee, ich rufe einfach mal die Profis an. Ja, das war auch richtig von Ihnen. Richtig. Was kann ich denn jetzt mit denen machen? Also, ich würde ihn erstmal zugedeckt lassen. Nein, der ist ja noch nicht zugedeckt. Ja, aber dann decken Sie ihn einfach Er hat zu. Ja jetzt alles, er ist ja jetzt voll gespritzt mit Farbe. Na, dann brauchen Sie ihn auch nicht mehr abdecken. Die hallo? Ja? Das ist ein Notfall, vergessen Sie das nicht. Ja, ich weiß. Wegen des zweiten Herzinfarkts. Aber der hat ja noch nicht den ersten. Ja doch, der erholt sich ja gerade von dem. Ich denke, er schläft. Ja gut, aber man kann ja zwei Sachen auf einmal gehabt haben. Zwei, also schlafen und Herzinfarkt? Nein, vorher Herzinfarkt und jetzt kommt die Erholphase ja. Und jetzt schläft er. Ja, aber ich meine, er scheint ja ziemlich labil zu sein. Also ich würde warten, bis er den zweiten Herzinfarkt hat. Und dann kann man sie abkratzen. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Farbe anrühre, die so hautfarbend ist. Das ist gut. Und den so leicht damit einnebel. Hat er denn jetzt was an? Moment, ich guck mal. Hallo? Ja? Nicht viel. Nicht viel? Nicht also, viel. Also ich meine, soll ich sonst mal gucken kommen? Also ja, lackieren Sie denn auch? Ja, also wir machen ja alles so. Panzer, ich begrüße Sie. Guten Tag. Es geht sich um Folgendes. Sie reparieren doch auch TV-Geräte. Ja. Können Sie da vielleicht einen rausschicken und dem das Gerät reparieren? Wem jetzt? Sekunde. Hilde, gib mir doch mal kurz das Fernglas. Ja, das ist immer noch weg. Im Prinzip ist das Bild seit 20 Minuten weg. Hm. Und ich war gerade so eine Weihnachtsserie angucken. Hm. Dass sie dem das Ding wieder flott machen. Aha. Und wo ist das jetzt, wo das kaputt ist da? Ja, Sekunde, Hilde, gib mir nochmal das Fern. Das ist 1, 2... Das ist der vierte, im vierten Stock im Prinzip. Ich vermute mal Wohnzimmer. Was jetzt? Bitte? Weil ich, das verstehe ich jetzt nicht. Ich selber habe kein Fernsehgerät. Ja, gut. So, und ich gucke aber im Prinzip Fernsehen. Jetzt ist aber seit einer Viertelstunde bei dem das Bild weg. Und ich war gerade schon eine Weihnachtsserie am Gucken. Hm. Dass sie da notfallmäßig dem das Ding wieder klar machen. Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Bei wem denn? Sie müssen einen Namen haben, oder was? Ja, logisch. Sekunde. Hilde, gib mir nochmal das Fernglas. Jetzt muss ich mal gucken, was das für eine Klingel 1, 2, 3... Das ist Baumann oder Schmitz? Ah ja. Dann rufen Sie doch mal bei Müller oder Schulze an. Aber ich habe das Fernglas im Moment nicht da. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, ob die da sind im Moment. Pass mal auf, ich gucke ja... Sonst müssen Sie mal drehen, Ihr Fernglas, zur anderen Seite. Vielleicht können Sie selber sehen, ob da Licht ist. Können Sie denn mal eben gucken fahren? Nee, das kann ich nicht. Warum? Ja, aber ich will doch... Ich habe Feierabend jetzt. Ach, so früh am Morgen doch noch nicht. Ja, ja. Ich muss ja diese Serie sehen. Verstehen ja, Sie das? Ja, ja. Nehmen Sie mal Ihr Fernglas und dann gucken Sie mal die ganze Zeile ab. Moment. Und dann finden Sie vielleicht irgendwo einen, der auch das Gleiche anhat. Hm. Nee, Sie brauchen im Grunde nur umschalten auf ein anderes Fenster. Sekunde. Nee. Was läuft da? Ein Tierfilm? Das ist auch was Gutes. Wahrscheinlich viel besser als so eine Serie. Nachrichten. Nee, fürs Gemüt. Oh, da läuft, was läuft denn da ab? Ja, siehst du. Siehst du, was läuft denn noch da? Noch gar nicht drauf gekommen, ne? Passen Sie auf, wir verbleiben so. Ich ja. Guck hier so lange im zweiten OG weiter. Genau. Wenn Sie aber in der Nähe sind, dann gehen Sie eben mal da klingeln. Denke ich natürlich, klar. Und, wenn Sie einmal da sind, können Sie auch auf RTL umschalten? Ich würde sagen, Sie probieren mal, ob das Bild wiederkommt. Ansonsten nehmen Sie ein gutes Buch. Es ist viel besser. Da muss ja irgendwie zu machen sein. Hallo? Hallo? Ja. Panzer, ich begrüße Sie. Ja. Bin ich da jetzt beim Viehhandel? Nein, sind Sie nicht. Warum? Da weiß ich doch nicht warum, weil Sie wahrscheinlich die falsche Nummer gewählt haben. Hallo? Ja. Ja, ich brauche eine Kuh. Hören Sie mal, haben Sie einen in der Waffel oder was? Belästigen Sie sich weiter mit Ihren Scheiß anrufen. Ich glaube, Sie haben sie nicht mal alle. Ja, aber ich habe doch hier unter gelbe Seiten geguckt. Da steht doch Rindvieh. Ja, ja, Rindvieh. Sie sind selber ein Rindvieh. Wie komme ich denn hier... Hallo? Ja, hallo. Ich glaube, dass Sie sie nicht mal alle auf der Reihe haben, ne? Ich hätte doch nur gerne Auskunft. Ja, was für eine Auskunft? Dann rufen Sie die Telekom an, oder was? Ich brauche im Prinzip ein Rindvieh. Ah ja, für meine, gucken Sie mal in den Spiegel, ja? Für meine Frau. Hören Sie mal, wir müssen doch da irgendwie was tricksen. Ja, weiß ich nicht. Was für eine Nummer rufen Sie denn ständig an? Wir haben 793802. Ich rufe an 397-8397. Ja, weiß ich auch Und ich will jetzt von Ihnen eine Kuh haben. Ja, von mir können Sie aber keine Kuh haben. Warum? Ja, weil wir hier privat sind. Ja, aber wir haben keinen Viehhandel und nichts. Meine Frau braucht aber eine Kuh. Ja, da kann ich auch nichts für. Die will eine ausgestopfte Kuh. Ah, so, ja, ja. Kann ich denn gleich mal bei Ihnen vorbeigucken? Sagen Sie mal, haben Sie sie nicht mehr alle oder was? Warum? Sagen Sie mal, Sie rufen hier privat an, eine Privatnummer. Ja, aber und keinen Handel oder irgendwas. Ja, aber Sie haben doch eine Kuh. Nein, haben wir nicht. Ja, wie verbleiben wir denn jetzt? Ach, Mann. Wissen Sie was? Lassen Sie sich am besten irgendwo in Portsensen einliefern oder was? Was ist denn da? Ja? Hören Sie, ich habe mich verwählt. Haben Sie nichts Besseres zu tun, als wie Leute zu belästigen, oder was? Ich habe mich verwählt. Tja, dann ist es ja gut. Dann brauchen Sie mal nicht 30 Mal anzurufen. Nein, aber ja. Könnte ich denn kurz das Kufsteinlied singen? Nein! Und mit einem Boxhorn. Panzer, ich begrüße Sie. Schönen guten Tag. Es geht sich um Folgendes. Und zwar habe ich hier ein Problem mit den Altölfässern. Hm. Sekunde bitte. Ja. Schüttet das alles da rein. Ja, aber die Fässer müsst ihr dann, legt an die Seite. Legt die an die Seite, ja. Entschuldigen Sie, junger Mann. Ja, macht nichts. So, wir sind halt hier alles an Auskippen. Ja. Die Frage ist, wohin mit den leeren Fässern? Ja, und wo haben Sie das Öl ausgekippt? Ja, hier an dem, wie heißt der See? Sekunde. Bolle, wie heißt der See? Ja, das ist ja so ein Naherholungssee. Naherholungssee, da haben Sie das Altöl reingekippt? Richtig, genau. Und jetzt ist aber die Frage, kriegen wir für die leeren Fässer Pfand? Nee, die Frage ist anders. Ich habe das jetzt richtig verstanden. Das war jetzt nicht im falschen Film. Sie haben das Altöl, was Sie jetzt über Jahre gesammelt haben, in einen Naherholungssee reingekippt. Genau, aber die Fässer haben wir natürlich ordnungsgemäß aufgehoben. Ja, jetzt verstehe ich aber überhaupt nichts mehr. Kippt das eine auch noch da rein? Kippt das noch da rein? Nee, Sie kippen hier nichts mehr rein. Ich war bei meinem Sohn, Entschuldigung. Ja, nee, ich sage ja, der soll da nichts mehr reinkippen. Wo sind Sie denn jetzt? Ich weiß es nicht. Sie wissen das nicht. Sie können doch kein Altöl in einen See reinkippen. Das ist ja... Nein, wir haben ja die Fässer aufgehoben, die leeren. Wir haben nur das Altöl, also nur den Inhalt in den See gekippt. Na, ich sag nochmal, die wollen mich nicht auf den Arm nehmen, oder was? Sekunde. Bolle, kipp da eine noch rein. Ich muss da noch zu der Tante. Ja. So, Entschuldigung. Können mir denn die Fässer, gibt es da Pfand für? Pfand? Pfand. Nee, sie kriegen kein Pfand. Sie kriegen allenfalls einen Bescheid, dass Sie da Öl in See reingekippt haben. Ja, Sekunde. Bolle, wir kriegen Bescheid wegen dem Pfand. Überweisen Sie das Geld. Ja, ich habe jetzt wirklich das Gefühl, dass wir... Haben Sie mich verstanden eben, was ich gesagt habe? Ich war gerade bei meinem Sohn. Also so, Sie haben gesagt... Dann müssten Sie jetzt mal am Hörer bleiben und sich entscheiden für das eine oder andere. Ich frage trotzdem, wo sind Sie jetzt, an welcher Stelle? Also wir sind ja gebürtig aus Köln. Ja. Ne? Na, dann wissen Sie doch aber eigentlich auch, und das wird in... ist das Rheinland-Pfalz? Nee, Rheinland. Rheinland, Entschuldigung. Rheinland. Sie wissen doch sicherlich auch die Geflogenheiten im Rheinland, dass auch dort in diesem Teil Deutschlands Altöl nicht in einen See verkippt werden darf. Und Sie wollen die leeren Fässer, wo Sie das Altöl jetzt ausgekippt haben, noch an irgendeine Stelle abgeben, wo Sie noch einen Pfand für kriegen. Also jetzt richtig. Sein, also. Jetzt hammert. Jetzt hammert. Jetzt hammert. Na, jetzt. Ich glaub's nicht. Also jetzt haben wir's überhaupt nicht. Wie verbleiben wir zwei denn jetzt? Wie wir verbleiben? Also das Beste ist, Sie kommen morgen oder schaffen Sie es heute vielleicht noch hier vorbeizukommen bei uns in der Dienststelle, und dann können wir uns über den Pfand weiter unterhalten. Nein, heute auf keinen. Wenn dann morgen, wir müssen heute noch die ganzen Lacke entsorgen. Und wo kippen Sie die hin? Sekunde. Bolle! Jetzt sehen Sie nicht schon wieder zu Bolle. Also, machen Sie mich nicht urschig. Nein, hier ist schon ein Flüssken. Bitte? Hier ist schon ein Flüssken. So ein Flüssken? Ja. Nee. So ein Flüssken. So, und da muss ich, also das schaffen wir heute auf keinen Fall. Wir haben ja mindestens, das sind ja 60, 70 Liter Lack. Lack. Nee, das ist jetzt nicht doch. Ja Ernst. Bitte? Das ist doch nicht ja. Jetzt. Sekunde, was? Bolle, ich rede noch mit dem Mann, Bolle. Eine Sekunde. Geben Sie mir doch mal die Bolle oder den Bolle. Bitte? Geben Sie mir doch mal den Bolle. Nee, der ist ja gerade am Auskippen. Der ist am Auskippen? Bolle. Jetzt ist genug. Bolle, Herr Panzer, Sie kommen am besten morgen zu uns früh gleich in die Dienststelle. Und dann gibt es auch Pfand. Und dann können wir uns über das Pfand unterhalten. Ja. Morgen früh gleich zu uns in die Dienststelle, Julius Bremer Straße 3. Ja, noch eine letzte Frage. Wohin mit dem Quecksilber? Also jetzt kommt wirklich, also jetzt muss ich sagen, jetzt hört's auf. Panzer, ni hao. Ni hao. 我现在是在这里做小马。 是的,您是, 我能帮助您什么吗? 这是好,地亚的, 我杀三年, 谁猜猜,我们要去风格了。 我不明白, 到底什么意思? 我猜三年, 这是一个新的意思。 现在明白了, 但是还没有完全明白具体意义。 这是一个通通意思。 是像特黑暗产球古亚外部建筑我不要我想我们用不着它是的你产球引不了新的业务我想您产球这是完全三档新面吗这是不可能的这是一个新的所有的这是我们刚刚学到的新的技术 哎呀,这是我们刚刚学的最基本的,最基础的,一个传说, 您相信吗? 欢喜我比有什么你,谁有当潘茶不要,所有新的可通外的话都是挺好的。 潘茶,我们现在有很忙,我想这是很好的技术。 潘茶,可以过电速。 潘茶先生。 好的,好的啊。 这是说王东学的都好的。 您能 这毫无意义，没有人这么快能学到。我所听说过 啊，这个解说那很神秘呢，不要的多位。 您刚刚对我说，学起来很快的。 说错一段，我一段还修正出的很快，你看那你学到的。 什么一个人？是两个还是什么？要 修大，非修不修的徒弟。 潘特阿布维尔先生， 我先没开的解说，说的话这个解说也是对有知识强。 什么？ 有知识强？ 这是一种技术，我不相信。一支手枪，堵上你的耳朵还是什么？ 哈哈，非常棒，潘特阿布维尔。 你不需要战争，你需要医生或药物的支持。